1941 sind wir immer noch marschiert. In alle Erdenländer haben Gebiete aufgeklärt. Wir kämpften stets zusammen, keiner war allein. Und selbst aus der Savanne kehrten wir wieder heim. Und bald daheim, auf zur Tat, die Kameraden stehen parat. Uns hilft kein Rasten, hilft kein Ruhen, es gibt für uns genug zu tun. Für unser heilig Vaterland. Es geht gleich los, der Bootsmann schreit, Herr Müller steht zum Kampf bereit. Auf Wiedersehen, den Gruß zur Frau, wir ziehen durch den deutschen Gau. Im feldgrauen Ehrengewand. Ja, wir waren Kameraden, die Besten auf der Welt, ihnen wir auch jetzt begraben, auf deutschem Boden still ein Zelt. Da werden wir wieder auferstehen. Noch ist das Volk noch nicht bereit. Erst wenn das Land in Flammen steht. Erst wenn das Land in Flammen steht.